Protokolle 18.7. Wir werden Verbrecher beim ersten mehr oder weniger begründeten Verdacht verhaften. Die Furcht vor einem allfälligen Irrtum darf nicht dazu führen, dass Leute, die eines politischen Vergehens verdächtig sind, entfliehen. Denn diese Taten werden wir wirklich unerbittlich bestrafen. Es kann vielleicht zufällig sein, bei gewöhnlichen Vergehen auf die Beweggründe einzugehen, keine Entschuldigung aber gibt es gegenüber Personen, die sich mit politischen Fragen beschäftigen, von denen niemand mit Ausnahme der Regierung etwas verstehen kann. Nicht einmal alle Regierungen sind fähig, die wahre Staatskunst zu verstehen.